Und nun, meine Freunde, gedenken wir in einer stillen Schweigeminute voll Ehrfurcht und Andacht all jener ewigen Werte, die unserem Dasein Sinn und Ziel geben. Wir glauben an Dank den Vater, Schöpfer unseres freiheitlich-demokratischen Systems und seiner dankgewollten Grundordnung. Wir glauben an Dank den Vater, Herr über das Kapital, mit dem er wuchert, zum Segen aller, die guten Willens sind. Wir glauben an Dank den Vater, Gebieter mit den vielen hundert Stellvertreter, hier und in aller Welt, die nicht müde werden, unsere Freiheit gegen die dunklen Mächte der Unterdrückung, mit welchen Mitteln auch immer, ein für alle Mal zum Siege zu verhelfen. Wir glauben an die heilsame Kraft der freien Marktwirtschaft, die gegründet ist auf dem freien Unternehmertum und auf der Freiheit derselben, frei zu schalten und zu walten, wie es ihr Allgemeinwohl gebietet, und dass sich stützt auf Macht und Besitz, Liquidität und Mehrwert seit jeher bis in Ewigkeit. Amen. Freiheit, wo gibt es das schon? Außer dort, wo auch die Unfreiheit kein leerer Wahn ist. Wie können wir Macht begreifen lernen, wenn ich als Gegensatz zur Unmacht? Woran soll man die Reichen erkennen, wenn nicht daran, dass sie eben etwas reicher sind als beispielsweise Arme? Das Dunkle ist dunkel und das Helle ist hell. Aber gibt es nicht nur Schatten, wo es auch Sonne gibt? Und umgekehrt? Die Kontraste sind das Salz in unserer Suppe. Und wenn sie schmecken soll, dann muss man schon mal in Kauf nehmen, dass es Unterschiede gibt. Im Leben, wie überall. Na sehen Sie. Wir haben die Welt nicht gemacht, wie sie ist. Und hätten dran, so manches auszusetzen. Der Profit könnte schließlich profitabler sein. Das Kapital, wenn es ginge, kapitaler sein. Und der Ostblock, eine Kolonie des Westens. Doch solange zwischen einem roten Kaderschmied und dem Konzern noch besteht ein kleiner Unterschied, solange wollen wir uns selbst bescheiden als Realist. Mit der Welt, wie sie ist. Dies ist das Lied vom kleinen Unterschied, der doch bestehen bleibt, was auch geschieht. Der Profit bleibt Profit. Der Mensch ist gleich und das ist gut. Doch dass wir gleicher sein, dann gibt uns Mut, darauf zu hoffen, dass es stets ihn gibt, den einen kleinen Unterschied. Wir haben die Welt nicht gemacht, wie sie ist. Gleichheit ist ein jahrtausendealter frommer Wunsch. Und zwischen Lohnarbeit und Kapital herrscht ein Risiko. Aber ist es nicht diese Spannung, aus der unsere Leistungsgesellschaft recht eigentlich lebt? Freund und Feind, Gut und Böse, Soll und Haben, Schwarz und Weiß. Bedingt nicht eins das andere auf wundervolle, geheimnisumwitterte Weise? Ist Arbeit geben nicht seliger denn Arbeit nehmen? Und heißt Veränderung nicht rütteln an einer gottgewollten Ordnung? Und an wem sollen sich Ihre 64,99 Millionen denn orientieren in Ihrem strebenden Bemühen, wenn nicht an den oberen 10.000? Wollen Sie dem kleinen Manne diese Orientierungshilfe nehmen? Denken Sie doch mal sozial. Na sehen Sie. Dies ist das Lied vom Unterschied. Oder nehmen Sie die Mitbestimmung, diesen armen Leute-Bazillus, der neuerdings Land auf Land abgrassiert, wie die Profitzucht unter anständigen Menschen. Sicher, wir haben alle mal klein angefangen, mit Messer und Gabel zu essen. Daran ist nichts Ehrenrühriges. Aber nur mal Hand aufs Herz. Möchten Sie wirklich die Geschicke unserer Wirtschaft in die Hände von Männern legen, die gewohnt sind, für 4,58 Mark die Stunde zu arbeiten? Hä? Na bitte. Freiheit, nun schön. Brüderlichkeit, Gott, warum eigentlich nicht? Aber Gleichheit, ist das nicht ein Traum zu schön, um wahr zu sein? Was auch geschieht, was immer uns blüht. Krupp, Quant, Fink, Flick, Beiz, Berg, Abs, Sachs, Fort, Gott. Gebe dass er lebe, dass es ihn gibt. Den einen, den feinen, den klitzekleinen Unterschied.